Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ach, nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute passt das eigentlich ganz gut, weil wir reden über Thor 2 oder auch Thor The Dark Kingdom. Wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen, Markus? Im Kino, als er rauskam. Die größte Geldverschwendung seit Ewigkeiten zu dem Zeitpunkt. Oh Gott, okay. Bei dir, Jürgen? Same. Bei mir war es DVD. Ich habe ihn damals gekauft. Ich habe ihn damals gekauft auf DVD. Du hast ja auf DVD fast 5 Euro gespart im Vergleich zum Kino. Autsch. Ja, rechne mal die ganzen Snacks noch mit rein. Also er hat sich gut Geld gespart. Ja, bei Thor ist halt das Problem, ich glaube, sie wissen einfach nicht, was sie mit der Figur anfangen sollen. Und vor allem bei dem hast du es gesehen, dass sie keine Ahnung haben, was zur Hölle sie mit der Figur machen sollen. Aber da war halt auch immer das Problem, jede Figur muss unbedingt 3 oder 4 Filme haben, muss sein, warum auch immer, weil sonst, man kann sie ja nicht einfach so im Dings stehen lassen, obwohl das bei dem Teil eigentlich hätte ganz gut funktioniert. Aber gut. Regie führte Alan Taylor. Der hat Serien gemacht wie Sopranos, Sex in the City, Mad Men, Game of Thrones. Filme hat er gemacht, Terminator Genesis, oh Gott. Ach du Scheiße. Thor 2 und der letzte war The Many Saints of Newark. Das war ein Sopranos-Film. Das war ein Sopranos-Film, der war nicht sonderlich gut. Es gab 5 Drehbuchschreiber in dem Ding. Das könnte einiges erklären. Ja, die Rollen das ist echt übel. Also die Rollen sind besetzt von Chris Hemsworth, natürlich Thor, Natalie Portman spielt wieder mit, Tom Hiddleston spielt wieder mit, Christopher Eccleston diesmal als Malachite, also als Bösewicht. Der 9. Doktor, ja. Der 9. Doktor, richtig, ja. Und Zachariah, unter anderem auch Zachariah Levi als Thunderall, der jetzt das letzte Mal vermutlich Shazam gespielt hat. Weil Shazam 2 war furchtbar. Habe ich noch nicht geschaut. Aber das hab war auch nicht gesehen. Oh Gott, vergiss das. Also der erste war noch okay, der war noch relativ lustig, aber den zweiten kannst du vergessen. Dir ist klar, dass ich ihn jetzt erst recht gucken muss, wenn du sagst, vergiss es. Er ist so schlecht. Okay. Ich habe den vierten Tor überlebt, also überlebe ich den auch. Der vierte Tor ist immer noch. Egal, reden wir über dieses Meisterwerk. Leider gibt es davon mehr, richtig. Am Anfang haben wir das Erste, was wir immer haben, in einem wunderbaren Film, der natürlich hervorragend funktioniert und als hervorragendes Sequel funktioniert, und zwar, wir haben eine langweilige Geschichtsstunde. Herr Odin erzählt von der Vergangenheit. Ja. Odin erzählt von der Vergangenheit, richtig. Und erzählt er auch von dem Agro-Stone, den ja der olle Malekith, der ein eigentlich feiges Stück Scheiße ist, wenn man sich das so überlegt. Malekith oder Malekith, weil er einfach abhaut. Ja, die anderen können ja für mich sterben. Bye, bye. Ja, die anderen können für mich sterben. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, das hat sinngemäß, glaube ich, gesagt, solange wir überleben, überlebt ja unsere Rasse. Richtig. Und dann hat er sich in Carbonit einfrieren lassen und wurde dann verkauft von Boba Fett. Nee, Moment. Falscher Film. Ist halt so lustig, wie er seine Geheimwaffe zünden will und der Bifrost nimmt sie ihn einfach weg. Ja. Das meint's. Loki in Ketten, da ist sehr vielen Weibern vermutlich das Herz aufgegangen und die Hose. Wie er sie ja dann vor allem mit seinem verschmitzten Grinsen, ja. Mit seinem verschmitzten Grinsen und seinen ungewaschenen Haaren, da stehen die Leute drauf. Loki hasst seinen Ziehvater, liebt seine Mutter, das ist allerdings wahr. Ja, das hast du auch tatsächlich richtig gesehen. Oh ja. Ja, da merkst du halt einfach wieder, dass Tom Hiddleston der mit Abstand beste Schauspieler im Cast ist. Ja. Das merkst du auch. Du merkst aber auch, dass er mit der Rolle, ehrlich gesagt, im ersten Teil hast du dann gesehen, die Rolle ist scheiß erfolgreich, also machen wir ihn zum Bösewicht in Avengers. Und dann haben sie gesehen, scheiße, die Rolle ist noch erfolgreicher geworden, dadurch, dass er in Avengers war. Eigentlich hätte er seinen eigenen Film verdient. Eigentlich hätte er mehr Szenen haben sollen als Thor. Ja. Dann Frigga, das ist glaube ich die Mutter, ne? Das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Ja, sehr gute Schauspielerin, sehr, sehr gut gespielt. Unglaublich viel Charisma, Viel Charisma, ja, fand ich auch sehr gut. Dann die tolle Kampfszene. Thor and Friends, habe ich geschrieben. Thor and his friends. Meanwhile. And his amazing friends. Sif. Meanwhile. It's all about friendship. Wir sind doch Freunde. Es tut mir leid, ich kann den Film nicht ernst nehmen. Wenn da der Stein-Dude reinkommt und er ihn one-hittet, ja. Ja, der ist so Koks Bruder, was? Ja. Würde mich nicht mal wundern, wenn das wirklich Verwandter von ihm ist. Der Ant-Dead. Noch jemand? Noch jemand fand ich sehr gut. Zauberhalt. Es ist halt, also, man kann über Chris Hemsworth sagen, was man will. Thor kann er spielen. Man merkt aber schon, die gehen nicht mehr in die Richtung von dem ernsten Thor, sondern er wird immer mehr zur Lachfigur, zur Witzfigur. Ja, das ist aber generell ein Problem von Film. Der weiß nicht, welche Tonalität er einschlagen will. Auf der einen Seite hast du die ganze Zeit diesen Joss Whedon-Humor, den sie versuchen nachzumachen. Ja. Und auf der anderen Seite versucht er aber diese todernste Geschichte zu erzählen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert absolut nicht. Das ist halt... Weil da hast du ja, sehr ernste Sachen und da muss aber erstmal wieder ein dummer Spruch reingedrückt werden. Es ist halt so, ja, sie fühlen sich... Ja, wir sind jetzt die Guardians of the Galaxy im Prinzip und reisen von Planet zu Planet und... machen böse Sachen kaputt. Und nur, dass der erste Guardians-Film, glaube ich, erst anderthalb Jahre später kam oder so. Richtig, ja, und die kommt dann halt erst später. Und das war halt so, CG Asgard sieht immer noch hübsch aus, ist immer noch relativ hübsch, auch wenn der Film sehr, sehr grau und dunkel ist. Irgendwie. Ja, das tut dem Film aber zumindest gut, dadurch wirkt das CGI nicht so billig. Ja, er hebt sich ein bisschen ab von dem, dass er halt sehr, sehr dunkel ist, aber es ist ganz gut. Chris Hemsworth Workout Routine. Ja, Jesus Christ. Ach, du meinst, wo er sich da halbnackt wäscht, ja. Wo er sich erstmal das Hemd auszieht. Holy shit, damn. Aber das muss der sein, für alle Fans. Ja. Ja, wir kriegen so oft in den Film halbnackte Weiber, dann sei es den Leuten doch gegönnt, um Gottes Willen. Das war jetzt nicht kritisch gemeint, das war einfach, das war ein Muss, finde ich. Ich muss ja auch sagen, dass ich es mir nicht ungern angeschaut habe. Er sieht ja nun mal einfach gut aus, muss man halt neidlos anerkennen. Dafür hat er halt einen Apfel pro Tag gegessen und 1000 Liter Proteinshakes gesorgt. Kommt, Jungs, mit dem richtigen Training schaffen wir das auch. Mit dem richtigen Training und einem Trainer, der uns $25,000 pro Tag kostet, schaffen wir das auch. Kein Problem. Die Key ist Money! Ja, definitiv. Die Key ist eindeutig Money. Lady Sif Friendzone. Ja. das war ein kompletter Friendzone bei ihr, Alter. Das war richtig übel. Hey, wollen wir nicht was zusammen trinken? Ah, ich muss in die Sterne gucken, bye bye. Ich muss resignieren, tschüss. okay. Dann nicht. Nett. Ich hätte nicht Nein gesagt. Dann gehen wir zurück zur Erde. Ich mag Darcy. Ich finde die Schauspielerin ganz nett. Ich mag die Figur. Ich finde es auch schön, dass sie die Figur haben. Moment, Darcy. Wer war jetzt Darcy? War das die Assistentin? Ja, das ist der wacky Sidekick, ja. Die Gratis-Assistentin, die einen Gratis-Assistenten hat in dem Film. Ja, ja. Richtig. Das ist ja mein Lieblingsspruch gewesen von War es Cinema Sins? Ich weiß. Nee, der Honest Trailer, was er gesagt hat. Hier, The Wacky Sidekicks, Wacky Sidekick. Richtig. Weil es ist so, sie ist ja schon die ganze Zeit da, um dumme Sprüche abzulassen. Ich meine, das kann die Schauspielerin schon ganz gut. Aber dann haben sie noch einen dabei, der die ganze Zeit irgendwie noch was sich in den Bart murmeln muss. Man muss ja auch sagen, es ist ja schön, dass sie sie nochmal zurückgeholt haben und dass sie nicht ihre normalen Qualitäten direkt in die Kamera gehalten haben. Tut sie ja den ganzen Film tatsächlich nicht. Nee, wie bei Two Broke Girls, wo sie eigentlich nur davon gelebt hat, ihre riesengroßen Viecher in die Kamera zu halten. Jesus Christ. Ja, es ist schon ganz gut, dass sie hier die ganze Zeit den Mantel darüber hat. Ja. Dr. Eric nackt in Stonehenge war großartig. so nimmt man dich ernst, ja? Okay, Eric, so nimmt man dich auf jeden Fall ernst. So nimmt man dich. Die Konvergenz! Die Konvergenz! da wird Praktikant Ian, so hieß er. Ja. Klammer auf, taucht auch nie wieder auf. Ich hab nachgeschaut. Diese Figur existiert nur in Tor 2 und wird nie wieder erwähnt und taucht auch nie wieder auf. Er trägt auch, er hat auch keinen Beitrag in Tor 2. Nee, überhaupt nicht. Er hat eine einzige Szene und das war's. Die das Leben rettet, aber die Szene hättest du so oder so nicht gebraucht. Du hast mir das Leben gerettet. Ich glaube schon. Du hast mir das Leben gerettet. Nimm mich! Ja. Oh Gott. Wissenschaft, timely, wimely, jibbity, jabbity, habe ich geschrieben. wo sie sich über das Wissenschaftszeug unterhalten, ja. Thinking with Portals, stimmt, das war das mit den Portalen. wo so ein, ja, genau, der dieser Äther oder was immer das ist, versteckt zwischen zwei Steinen. Hervorragend, habe ich geschrieben. Sehr gut. Ich finde ja generell interessant, wie die Asen das machen. Das ist so, die haben ja den Tesseract haben sie ja auch auf Midgard versteckt. Was machen wir mit den Äther? Ja, den verstecken wir auch auf Midgard. Das ist eine super Idee. Zwei Steine. Das ist so, keine Ahnung, so die Asen. Ja, bei uns können wir es nicht aufbewahren. Dann packen wir es doch auf die Erde. Ja, wir haben noch so einen Stein übrig. Wo stellen wir den hin? Dann packen wir auch die Erde. Zu den, Hast du die Erde mal angesehen, was da für Leute rumrennen? Ja, passt schon, könnt eh nichts damit anfangen. Ist eh eine Müllhalde. Da findet ist eh keiner was. Die sind so rückständig, das ist nicht wichtig. Ja, richtig, das ist absolut nicht wichtig. Äther-Aufwachsystem, Fragezeichen? Ja, das ist wo... Aus irgendeinem Grund hat er angefangen zu jiggeln und das hat dann den Malakai aufgeweckt. Ja. Hä? Das war so, what? Sehr weird. Anti-Regen? Warum habe ich Anti-Regen geschrieben? Ja, weil halt Thor da ist und es regnet, aber nicht da, wo halt eben seine Angebetete steht. Das war und dann, cool, dann rennt Natalie Portman weiter mit ihrem Kreis und Darcy steht dann da doch plötzlich im Regen, weil der Kreis weitergelaufen ist. Das war ziemlich cool, ja, das war cool. Ja, gemacht. Und dann treffen sie sich und Thor kriegt gleich zweimal eine geklatscht. Ja, guter Schlag, mal zwei. Ja, erst schlägst du ihm ein, ich wollte nur gucken, ob du wirklich da bist. Und die hast du verdient. Und dann küssen sie sich beinahe, dann kommt das Thor, kannst du den Regen bitte ausmachen? Ja, das war sehr, sehr gut. Auch ich fand das mit diese Szene, wo diese Kinder diese Sachen haben reinfallen lassen und so weiter, die dann verschwunden sind. Ja. Das hat mich erinnert an Animatrix. Kennt ihr das? Ja. Ist bei mir zu lange her. Da gibt's auch eine Szene, wo Kinder so einen Matrix-Glitch finden und damit rumspielen. Und das hat mich so stark daran erinnert irgendwie. Vielleicht war es eine Hommage, ich weiß es nicht. Sehr schön, hätte mich jetzt interessiert, ob es eine Hommage ist, weil dafür war es zu ähnlich. Da war es zu ähnlich, ja, aber die haben auch das war so ein, so ein Abandoned Building halt, so eine Halle, die halt nicht mehr genutzt wurde. Und die Kinder haben halt damit rumgespielt. Das war, gut, da war es halt nur ein Portal, ist klar. Aber bei Animatrix haben sie halt Kunststücke gemacht und Tricks gemacht. Das sah cool aus. Nee, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war aber auch betrunken, als ich den gesehen habe. Animatrix kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, ich war halt nur betrunken. Jane Foster in Asgard, ja. Da hat man. Wo Odi mal so richtig das Arschloch hat raushängen lassen. Ja. Richtig, ja, aber wie. Nee, die ist auch nicht besser als Vieh. Schwiegervater in Spee Odin, habe ich geschrieben. Asgard Catscan. Wo sie gescannt wurde, weil sie ja dieses Zeug gekriegt hat. Ach stimmt, ja, die hat diesen roten Mist da angefasst. Ja, ja. Und dann ist es halt in die. Ja, versuchen die Polizisten sie festzunehmen und dann machst du. Dann machst du das mal boom. Das ist ja die logischste Sache der Welt. Etwas leuchtet, ich kenne es nicht. Ich muss es erstmal anfassen. Ich muss erstmal anfassen. Muss ich mal an Spongebob denken mit Patrick? Berühren. Bitte nicht berühren. Es ist halt wirklich so, oh, shiny. Weißt du, das ist immer so. Alle Instinkte gefahren weg, ich bin in einer komplett fremden Welt gewandert. Oh, shiny, let's touch. Ja, und dann sagt Thor halt zweimal zu seinem Vater: Ja, wir müssen sie untersuchen, da ist irgendwas in ihr drin. Ist mir egal, die haben auch Heiler, die heißen da nur Ärzte, sollen sie sich darum kümmern. Und dann macht es einmal so Peng, weil der Äther sich wehrt, und dann Odin auf einmal: Was ist das denn? Ja, was das denn? Vielleicht sollte ich mir das ja doch mal angucken. Ach, Quatsch, Odin. Du hast nur zu viel gesoffen. Sein Odisens stimmt nicht mehr. Ja, der hat nicht mehr getingelt, ja. Nee, Odin ist mir in dem Film extrem auf den Keks gegangen, ja. Ja, er war relativ streitsüchtig auf jeden Fall. Ja, da gibt es nur eins, was ich schade finde, aber das erst zum später, wenn wir Richtung Ende kommen. Mhm. Ja, dann gab es erstmal Plot, Dump. Weil nachdem der CAT-Scan dann fertig war, wurde erstmal nochmal erzählt, was vor 5000 Jahren passiert ist. Da wurde dasselbe nochmal erzählt, was wir am Anfang schon gehört haben. Dann, ja, typisch Geschichtsbücher: alles Böse ist weg, alles gut. Ja. Ja, die Dunkelelfen sind tot, mein Vater hat sie besiegt. Denk nicht weiter drüber nach. Typisch Geschichtsbücher, absolut. Wie hat er sie besiegt, spielt keine Rolle. spielt keine Rolle, sie sind weg, alles okay. Lalalala. Sind sie auch wirklich für immer weg? Ja, ja, tot. Ja, ja, die gibt's nicht mehr, das sind Lügen. Ja, und steht da auch, wie ich das Zeug wieder rausbekomme? Nö. Nope. Aber es ist keine Gefahr mehr, weil wir haben es besiegt. Genau. Ist ja nicht mein Problem, wir sind schon lang tot. Tschüss. Kam dann schon die Szene mit Loki, wo es zu seiner Mutter sagt, ja, du bist auch nicht meine Mutter. Schwiegermutter ins Spiel kam erstmal. Ach, stimmt, ja. Ja, da kam erstmal Schwiegermutter ins Spiel, was ich sehr, sehr cool von Musi ist, wo sie sich verteidigt hat. Mhm. Fand ich sehr, sehr cool. Also Schwieger, dann der Zellenausbruch war cool gemacht. Alle frei bis auf Loki. Ja, und Loki dann dafür sorgt, dass halt seine Mutter stirbt, weil er ihm sagt, wo er hinlaufen soll. War das jetzt da, wo die anderen schon eingebüxt sind, diese gegnerische Armee? Wo die gegnerische Armee reinkam und dieser komische Dude mit der Rüstung, den er da umgewandelt hat zum Rüstungsman. Wo er sich dann komplett verwandelt, ja. Naja, wo er den da reinschickt und der im Prinzip alle freilässt, die aus irgendeinem Grund in Asgard in der Zelle hocken. Und eigentlich von einem Kriegervolk, bei Asgard sind Kriegervolk, einfach nicht umgebracht werden normalerweise direkt. Wenn's ja, die Asenarmee ist ja generell irgendwie, die besteht eigentlich nur aus Luschen. Ja, komplett. Die Asenarmee sind Odin. Die Stormtrooper. Aber wirklich, du hast nur Thor selbst, dann hast du seine Kumpanen, die als einzige Krieger jeder eine eigene Waffe haben. Ja. Und dann Leute, die nichts treffen. Ja, genau. Und hier halt Heimdall natürlich, der dann mit zwei Dolchen ein Schiff einfach kaputt macht. Der aber so regelfanatisch ist, dass er eigentlich nie zum Kämpfen kommt. Ja. Ja. Weil das kommt doch jetzt dann auch da, wo... Nein, das kommt jetzt nachdem sie weg sind, die Krieger, mit dem das Heimdall sich selbst verpfeift. Ja. Auch eine geile Idee eigentlich. Das ist so... Ja, ich muss einfach Radman wechseln. Ja, mein... Ja, mein. Einfach nur, weil es in der Regel steht. Ja, da hat er seine Regeln so ein bisschen gebogen dafür. Ja, das ist schon. Ja. Aber er hat sich genau dran gehalten. Aber was ich mir auch noch gemerkt habe, es ist der langsamste Schutzschild der Welt. Da habe ich geschrieben, ja, Action Heimdall habe ich geschrieben. Ja. Wo er dann den Schild aufbaut, der so langsam nach oben geht. Ja, es ist halt so, mein Gott, ja, wir wollen angeben. Mach mal den Schild mal 3 Sekunden langsamer, bitte. Ihr soll sich die schnell aufbauen, die Leute sollen schon sehen, wie er sich aufbaut. Aber Odin, das Ding, wäre das nicht besser, wenn es nach einem Schalter direkt klack macht und das Ding ist fertig? Nee, es muss dramatisch wirken. Leute, wir haben die Wahl, es effizient und sicher zu machen oder cool aussehen zu lassen. Oder dramatisch und cool aussehen zu lassen. Ich bin für dramatisch und cool. Was kostet mehr? Eine typisch königliche Antwort. Was ist teurer? Was ist teurer? Ja, effizient ist teurer. Ja, dann weißt du die Antwort doch selber, oder? Wo kann ich meinen Schwanz länger raushängen lassen? Ja, der Vorrat. Oh, sehr schön. Lady Sif Todesblick zu Jane, das war super, als dann die vorbeigelaufen sind, wo sie Jane in Sicherheit waren. Ah, da ist ja die Bitch. Ja, der Todesblick von ihr, also. Und Jane kriegt direkt Angst, ja. Ja, ja, sie guckt sie an, so nachdem man so, ich wollte an dem Hammer knabbern, du Hure. Jane war schneller. Actionheim, da habe ich geschrieben gehabt. Der selbst implodierende Granate, das sah sehr cool aus, so ein cooler Effekt. Ja, wenn die Dunkelelfen ein paar mehr davon dabei gehabt hätten, hätte es Probleme gegeben. Ja, und dann Mamato, no! Das war schon sehr traurig und gut inszeniert, das fand ich. Das war richtig. Der Kampf war sehr schön gemacht. Sie hat geil gekämpft. Diese Kriegerin, was er halt. Ja, was mich dann aber wieder genervt hat, dieses typische, da hat sie den Oberbösewicht eigentlich schon bezwungen, aber hält ihn das Schwert natürlich nur an die Kehle. Ja, das war leider. Wir sind die Guten, wir töten niemanden. Ja, und dann kommt halt hier der Superbösewicht, der Terminator rein. Ja. Weil, wie gesagt, Loki hat ihn ja dahin geschickt, ja, darf man ja nicht vergessen. Leider ist ihre Plot-Armor abgefallen in dem Moment. Yep. Und dann wird es halt abgeschlachtet, Leider abgeschlachtet worden, ja. Ein schönes Begräbnisszene war es. Ja, ich habe feuchte Augen tatsächlich dabei gehabt, das gebe ich gerne zu, weil es sehr, sehr ohne große Worte inszeniert war. Es war halt einfach, die beiden stehen da, die schreien gar nicht groß, ich sehe nur, sie ist tot. Ich glaube, Thor schreit halt einmal auf, weil, warum auch nicht, würde ich an seiner Stelle ja auch tun. Wir brauchen den obligatorischen Kamera von oben drauf, Anblick und Schreisszene. Ja, Und dann natürlich das, wie du gerade richtig gesagt hast, das wunderschöne Wikingerbegräbnis. Wirklich ja, schön gemacht, sehr, sehr mit schön. Schöner Musik. Wie gesagt, ich habe sehr feuchte Augen dabei gehabt. Definitiv eine der besten Szenen in dem ganzen Film, wenn nicht sogar die beste. Von der reinen Inszenierung her definitiv, ja. Ohne Wenn und Aber. Ja, vor allem, dass es sich einfach nur gegen jemand stellt. Erstens, das Feind ist. Zweitens, versucht sie jemanden zu retten, den sie nicht mal kennt. Aber sie weiß, dass Thor sie liebt. Also, ja. Dass sie wichtig ist für Thor ist. Für ihren Sohn, den sie halt so sehr liebt. Das finde ich halt super gemacht, sehr, sehr gut. Fand ich großartig. Da kommt ja die Szene, wo dann Loki gesagt wird, dass sie tot ist. Ja, das war. Wo er dann einfach nur aufsteht cool. Und einmal einfach magisch explodiert. Ja. Das war auch sehr, sehr cool gemacht, ja. Stanley im Irrenhaus. Kann ich meinen Schuh wieder haben? Gut, aber kann ich meinen Schuh wieder haben? Das war super. Leichter Rollentausch zwischen Odin und Thor, habe ich geschrieben. Ja, ja, da ist dieses Streitgespräch zwischen Odin und Thor, weil Thor will halt Jane woanders hinbringen, damit er nicht wieder nach Asgard kommt, der Malekith. Ja. Und Odin sagt, nein, der soll nur herkommen, wir werden ihn abschlachten. Ja, aber dann werden aber nur unsere Männer sterben. Ja, es sollen so viele sterben, wie nötig sind. Ja, aber ja. Wie unterscheidet dich das von Malekith? Ja, ganz einfach, ich werde gewinnen. Ja, der war halt stinksauer, hat seine Frau gestorben. Ja, er war halt blind vor Zorn, alles gut. Aber da hast du halt gesehen, dass Thor dann doch den kühleren Kopf bewahrt hat. Ja, blind vor Zorn und blind vor Trauer. Thor hat seine Frau noch. Ja, und dann entspinnt er ja den Plan. Relativ schnell. Richtig. Wo dann die Szene, meine Lieblingsszene im Film kommt, wo er mit Loki dann den Flur lang geht und Loki da die ganze Zeit nur seinen Blödsinn macht. Also ich finde die Szene noch viel cooler, die vorher kommt, als Thor zu Loki dann in dem Gefängnis sagt, jetzt ohne Illusionen. Ja, und du siehst, wie fertig er ist. Ja. Da musste ich lachen, weil das hat mich erinnert an The Room, an Tommy Wiseau. Oh, hi Thor. Oh, hi Loki. Diese Haare sah halt aus wie Tommy Wiseau, fand ich super. Aber dennoch, du hast ja gesehen, ohne Illusion, du siehst ja dran, er ist vollkommen fertig, weil er erfahren hat, dass seine Mutter gestorben ist. Und vor allem, weil er weiß, dass er ihn ja hingeschickt hat. Ja? Ja. Richtig. Dafür dann aber direkt wieder eine 180-Grad-Wendung. Er macht seinen Blödsinn und Captain America-Cameo. Überhaupt, erst verwandelt er sich nur in einen ganz normalen Asengard. Ja. Dann verwandelt der Thor in Sif. Es wäre genauso lächerlich, wenn ich dich in der Form töte. Und dann, ja, vielleicht verwandle ich mich in einen deiner Freunde. Oh, dieses Outfit, ich fühle mich so. Oh, Freiheit. Ja, oder? Es ist ein bisschen eng, aber es ist eigentlich ziemlich toll. Ja. Lass uns über Freiheit diskutieren. Es ist eine schöne Szene, ja, aber es ruiniert die vorherige Szene. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde die Szene, es ist wert, weil ich finde sie jedes Mal lustig und ich freue mich auch jedes Mal drauf. Wobei ich sagen muss, mir hat die Szene davor nicht zerstört. Was einfach Loki ist. Ja, weil Loki einfach damit setzt immer irgendwas auf und macht irgendeinen Scheiß, um nicht zu zeigen, was er wirklich fühlt. Ja, sehe ich nämlich auch so, dass er einfach den Humor wieder eingeschaltet hat, um seine Trauer zu verbergen, ja. Und vor allem auch seinen Bruder aufzuheitern. Du hast gesehen, er auf der einen Seite hasst er seinen Bruder, auf der anderen Seite liebt er seinen Bruder. Das ist so eine Hassbeziehung. Ja, sie sind halt zusammen aufgewachsen, natürlich liebt er seinen Bruder. Typisch Brüder einfach nur. Ja. Jane slaps Loki, das fand ich auch sehr gut, ja. Ja, und dann kommt eigentlich mein Liebling, egal an wen er vorbeigeht, wenn du nur daran denkst, ihn zu verraten, werde ich dich töten. Wenn du nur daran denkst, ihn zu verraten, werde ich dich töten. Wenn du nur daran denkst, stell dich hinten an. Lass mich raten, wenn ich nur daran denke, wirst du mich töten. Ja, stell dich hinten an. Da siehst du aber, wie monoton die Asgard-Leute denken. Nein, weil sie einfach wissen, dass du Loki nicht vertrauen kannst, ja. Stimmt. Thors Flugkünste. Allein wie er versucht, das Schiff zu starten. Ich habe schon hier einen Knopf gedrückt. Typisch Brüder, habe ich geschrieben. Und wenn Loki deine ganze Zeit, du hast schon wieder was gemacht. Hey, da hast du schon, hey, du hast deinen Großvater geköpft. Nicht hilfreich. Ich will nichts typisch. Hören. Ein typischer Brudersatz. Typisch Brüder, einfach nur großartig. wo sie dann den Eric befreien. Ich hatte einen Gott in meinem Kopf, nicht zu empfehlen. Ja, stimmt. Ja, fand ich auch sehr gut. Wo erstmal, keine Ahnung, random Tabletten. Ich hatte Gott in meinem Kopf, nicht zu empfehlen. Das war sehr gut. Birds! Wieso habe ich Birds geschrieben? Vögel? Ja, weil von Vögeln, die durch ein Portal kamen und dann unter denen wieder raus. Ja, Birds! Ich habe heute Vormittag noch gesehen. Ja. Malekiths Plan ist ewige Finsternis. Warum? Weil sich Dunkelelfen da drin am wohlsten fühlen. Weil Dunkelelfen. Dunkelelfen können ja nicht. Ja, das Lustige ist, wo sie dann in Svartalfheim, heißt es ja, glaube ich, die Heimat der Dunkelelfen, ne? Ja. Wo sie dann da ankommt, da ist es auch nicht dunkel. Nee, komischerweise nicht. Sieht man auch einiges ganz gut. Bossfight kam dann erstmal. Der war aber gut, gegen den Dicken, der war gut gemacht, der Kampf. Ja. Loki Stab war auch sehr, sehr gut, stimmt. Hm. Ja, wo sie so vortäuschen, dass Loki ihn verrät, ja. Ja, okay, brutaler Finisher fand ich auch sehr, sehr geil. Dann Loki Death Counter Nummer 1, 2, 3, 5, 4 und 6. Ja, der Tod war aber wirklich gut inszeniert. Also, im Kino gesehen habe, habe ich echt gedacht, ja, scheiße. So, ja, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, ihr tötet nicht eure beliebteste Figur, das könnt ihr vergessen, dass ich das vielleicht das abkaufe. Aber nette Szene. Das, was ich im Kino dachte, war so nicht. Ich fand es halt. Sich aus, wie er stirbt. Was ich halt viel schöner fand, war halt einfach dann, wo Malekith dann jetzt sich mit den Äther vereint hat. Habe ich so an Dungeons & Dragons denken müssen, weil der ist dann jetzt ein hochstufiger Magier mit hochstufiger Magie und jedes Mal, wenn er seine Magie einsetzt, braucht das erstmal Vorbereitungszeit, weil er ewig braucht, bis sein Zauber erstmal anfängt. Ja, ja, das stimmt. Habe ich wirklich dran denken müssen, er ist jetzt ein höherstufiger Magier, deshalb muss er ewig rumfuchteln, bis sein Zauber endlich anfängt. Das war sehr, sehr geil, ja. Teleport Ex Machina habe ich geschrieben. Ja, das ja. War, glaube ich, für den. Das war, was war das nochmal? Ja, das ist generell, die hängen ja jetzt eigentlich auf Svartalfheim fest und da klingelt ja auf einmal Jane's Handy. Ja, stimmt. Ja, genau, richtig. Wo dann der Typ von dem Mittagessen da ist, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ach stimmt, den gab's auch noch. Ja, der ist ja auch überhaupt nicht wichtig. Das ist halt nur, damit er jetzt anrufen konnte. Der hätte auch genauso gut Darcy anrufen können, das ist völlig wurscht. Und ja, eigentlich schon. Dass sie dann halt das Portal halt finden, wo halt die Autoschlüsse liegen, ja. Dass sie dann wieder da in London rauskommen. Oder wo auch immer die waren. Und Handy immer noch empfangen hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, und dann steht ja immer noch das Auto da, wo sie sich dann reinsetzen können. Ja. Da habe ich geschrieben, Raumschiffe müssten die Leute eigentlich langsam gewöhnt sein. netter Fight in London mit Portalen. Das war cool, wo sie hin und her gejumpt sind. Das war ziemlich cool gemacht, ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr cool. Ja, Tor in der U-Bahn war fantastisch. Wie lange bis nach Greenwich Village? Ja, hier drei Stationen. Ja. Alles klar. Wo er sich dann einfach da reinstellt und sich, Entschuldigung. Ja, sorry. Oder auch die ganzen Schüler in der Bibliothek. Ihr müsst wegrennen, das ist gefährlich. Und alle mit ihren Händen. Hey, das ist Thor mit seiner kompletten Rüstung, hallo? Hey, cool, das ist Thor. Ihr müsst wegrennen. Hey, cool, das ist Thor. Yay! Ja, aber dennoch, also Raumschiffe müssten sie mittlerweile gewöhnt sein. Irgendwelche, dass sich Aliens prügeln, müssten sie mittlerweile auch gewöhnt sein. Ja, ja. Ich wette mir, die Menschheit, die gewöhnt sich an alles. Ja, und wo die dann Düsenjäger schicken, wo ich mir so denke, hat das jemals funktioniert, Leute? Ja, ja, wo ich mir auch so denke, so irgendwer guckt bestimmt aus dem Fenster und sagt, mein Gott, ich bin am Montag. Ja. Vor allem die äußerst realistische Kommunikation des Flugzeugpiloten bei einem fremden Alien-Raumschiff. Feindliches Raumschiff bestätigt. Feindliches Raumschiff bestätigt. Okay, dann kann ich jetzt schießen. Militär, normal. In welchem Land waren wir? Deutschland? Ja, hast du auch die Genehmigung dafür unterschrieben? Netter Hund. Der dieses Hundeviech, netter Hund. Der dann nach dem Abspann nochmal auftaucht. Ja, ja. Ach ja, jetzt weiß ich, wen du meinst. Und übrigens, falls ihr wissen solltet, was ist eigentlich mit dem Hund passiert? Das wird geklärt in der Serie. Der wird einfach zurückgeschickt. Also in Agents of S.H.I.E.L.D. Wo man sich auch fragen kann, wo war S.H.I.E.L.D. eigentlich die ganze Zeit? Ja, wo der Rest der Avengers. Ja, das ist ja generell der Klassiker, ja, vor allem weil es auf der Erde stattfindet, ja. Shield, ganz einfach, die hatten ein Meeting. Ja. Welchen Avenger holen wir als nächstes? War das Thema. Ja, und es ist Tony wird's gesehen und gedacht, ja, Thor kümmert sich schon drum. Ja. Tony ist vermutlich irgendwo besoffen aufgehört. Nee. Ich habe auch mal Urlaub verdient, Leute. Ja, es war ja nach dem letzten Iron Man, da ist es wahrscheinlich, hatte wirklich gerade Urlaub gemacht. Ja. Dummer Kuss unnötig, das war dieser dämliche Kuss zwischen Darcy und ihrem Assistenten. Ja. Das war so unnötig. Komplett unnötig und aus dem Nichts auch. Es hat sich angefühlt so nach dem Motto, hey, wäre das nicht lustig, wenn die sich jetzt einfach so küssen und dann holt Jamie zurück und dann küsst sie sich vor ihr? Wäre das nicht voll lustig? Ha? Dann haben sie es abgedreht und haben festgestellt, nee, es war eigentlich nicht lustig, aber wir lassen es trotzdem drin. Naja, fühlt sich wirklich so an, die Szene. Naja, das ist so nach dem Motto, hey, ihr seid mir ein Gefallen schuldig, ich will den Kerl küssen, fertig. So fühlt sich's an. Ja, auf jeden Fall. Death by Portal, das sah sehr schmerzhaft aus, auf jeden Fall. Wo er da reingesaugt wurde und im Prinzip alle Knochen gebrochen wurden und dann war er weg. Und dann werfen sie das eigene Schiff auf ihn, ja. Ja, das war cool. Ich mag Christopher Eccleston, einer der besten, ein großartiger Schauspieler auch für. Ja, aber völlig verschwendet hier. Völlig verschwendet, absolut. Als Bösewicht leider völlig verschwendet. Finde ich. Der konnte ja nicht mal im Ansatz zeigen, was er kann. Nee. Der Screentime, nö. Ja, aber er hätte ja wenigstens einmal Fantastic sagen können, einfach fürs Meme. Ja, einfach so fürs Meme. Man hätte ihn einen Schraubenzieher in die Hand gedrückt und gesagt, was soll ich mit dem Scheiß? Ja, irgendwie sowas. Entweder Schraubenzieher oder wirklich einfach so Fantastic. Ja, Fantastic. Excellent. Er hätte ja genauso gut auch eben in seiner Elfensprache sagen können, aber einfach, dass er Fantastic sagt, ja. Ja, aber dafür war, er hat's halt, du hast halt gesehen, die Rolle war viel zu ernst genommen. Ja. Für diesen Comedy-Plot war die Rolle viel zu ernst. Das hast du echt gemerkt. Ja, vor allem das Lustige ist, wir haben eben Guardians schon erwähnt. Es ist so, du hast ja mit Ronan gefühlt den gleichen Charakter dann zwei Filme später. Ja. Nur viel besser umgesetzt. Frühstück nach Rettung der Welt, richtig. Ist immer ja, ich finde auch schön, dass da keine Musik läuft. Die sitzen einfach nur da und frühstücken, ohne ein Wort zu sagen. Fand ich schön. Das war so diese, hey, fandet ihr die Swarma-Szene geil? Wie wär's mit Frühstück? Okay. Ja, kommt Thor dann? Ja, es ist doch erst 2 Tage her. Diesmal wird er sich nicht so viel Zeit lassen. Naja, ja. Böse Loki, aber gute Ansprache. Ja, vor allem, wie er seinen Vater imitiert hat, das war echt krass. Ja, der Wahnsinn, ja, der absolute Wahnsinn. Und dann geht er einfach und dieses, haha. Und dann verwandelt er sich zurück in Loki und neben ihm stehen 2 Wachen. Ich so, Moment mal. Ja, die werden unter seinem Spell schon stehen, ja. Ja, das kann vermutlich auch sein, ja, das stimmt. Trotzdem schade, das Offscreen-Verschwinden von seinem Papa. Ja, das wird ja dann im nächsten Teil so geklärt, dass Odin ja jetzt im Altersheim auf Midgard ist. Aber für das, wie viele Rückblenden und Erklärungen sie in diesem Film geliefert haben, hätten sie das auch noch reingekriegt. Ja, sie hätten ruhig zeigen können, wie er sie einfach da eingelevelt, wie er sie einfach, keine Ahnung, abgegeben hat, gesagt, und er sagt, ich bin Odin von... Ja, ist okay, Opa, hier hast du ein paar Tabletten. Das wäre so witzig gewesen. Das hätte schon völlig gereicht, ja. Ja. Aber wenigstens aber irgendwas. Er war halt weg. Ja, vielleicht hat er einen Termin gehabt, der gesagt, ja, ich muss noch das Skript lesen für meinen nächsten Hannibal, den ich niemals machen werde. Ich meine, die hätten im Irrenhaus ja wenigstens zumindest, dass irgendeiner sagt, ja, hier hält sich jemand für Odin. Komm mal mit. Ja, das hätte schon völlig gereicht. Ja. Das wäre die perfekte Abspannszene gewesen. Hey, hier hält sich einer für Odin. Haha, so ein Schwachsinn. Und die laufen einfach weiter, weißt du? Ja. Das wäre es gewesen. Super. Wäre perfekt. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ja. Alles im Allen kein schlechter Film. Eher mittelmäßige Standardkost mit einigen Schwächen, habe ich geschrieben. Ja, um zum Fazit zu kommen, für mich ist es halt ganz einfach wirklich, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es so eine 5,5 bis 6. Ja, er ist nicht komplett beschissen, also da kommt noch einiges Schlimmeres auf uns zu. Phase 4! Ich würde eher sagen... Und auf jeden Fall, der war okay. Also ich würde eher sagen, es ist so eine um die 4,8 bis 5, kannst du sagen. Ich wäre tatsächlich bei einer 4 bis 5 von der Wertung her. Weil er einfach... Er ist jetzt nicht schlecht im Sinne von grauenhaft, aber er ist vergessenswert schlecht. Ja, ich werde morgen auch schon wieder vergessen haben, worum es ging. Und du hast ihn sofort wieder vergessen, weil da passiert nichts wirklich dramatisch Wichtiges. Ja, aber nein, das Wichtigste ist das Mama. Ende. Das Wichtigste ist erstens der Tod von Mama, das Wichtigste ist das Ende, weil zum ersten Mal der Collector auftaucht. Ja, der Collector, wo ich mir auch so denke, ja, ihr wollt sich bei euch aufbewahren und dann gebt ihr den einfach random dem Collector. Ich weiß, ihr wollt mich wieder irgendwo verstecken, aber du gibst ihn einem Sammler, der bestimmt nicht die anderen Infinity Stones dann sucht. Du gibst ihm jemanden, der besessen nach den Dingen sucht. Gute Idee, gute Plan. Wir wollen nicht, dass alle an einem Fleck sind. Also geben wir sie einem Hardcore-Sammler. Übrigens, dieser gottverdammte Raum, in dem der steht. 1000 Milliarden Easter Eggs. Jesus Christ. Ja, vor allem, wenn ich dann daran denke, es ist so, das ist ja auf Nowhere. Ja, der seine Sammlung ist halt auf Nowhere. Wo ich mir halt einfach nur denke, könnt ihr dann auf Nowhere nicht ein, zwei Asensoldaten lassen oder so? Ich weiß, das sind Stormtrooper, aber es ist zumindest habt ihr den dann im Auge. Wäre es vielleicht so. Weil auf Papier kann Heimdall gucken, aber wir haben ja in dem Film schon wieder gemerkt, dass sein Auge leicht zu trüben ist. Ja. Also ich. Ich bin froh, dass sie keine dagelassen haben, weil das wäre wie eine Zielscheibe draufmalen und sagen: Bitte klau mich. Ja, genau. Und der Collector ist halt so ein besessener Typ, der versteckt die Sachen und der will sie auch behalten. Und der sagt es auch keinem, dass er sie hat. Ja, da muss er jetzt keine golden gekleidete Wache sein. Die können ja auch Inkognito nach Nowhere schicken. Du würdest auch einen Inkognito Stormtrooper erkennen. Das war. Gespielt übrigens von Benicio del Toro. Sehr gut gespielt von Benicio del Toro, finde ich. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, es tut halt gut, auch wenn es eine kleine Rolle ist, ihn halt wieder in einer Rolle zu sehen, wo ich ihn mag und nicht wie bei dieser TJ in Episode 8. Der vergessenswerte Typ, der nie wieder aufgetaucht ist. Ja, sehr richtig. Ja. Aber in der Rolle mag ich ihn. Der rote Faden, richtig. Nette Szene nach dem Abspann. Der Kuss war übrigens seine Frau. Es war nicht Jane, die er geküsst hat, sondern seine Frau. Der Chris Hemsworth. Wie gesagt, der Hund war noch da, wurde dann von Agent of S.H.I.E.L.D. bereinigt. Und ja, alles im allen fazitmäßig kann man wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr mittelmäßiger Film. Die haben keine Ahnung, was zur Hölle die mit der Figur anfangen sollen. Aber sie sind halt irgendwie verpflichtet, mir aus irgendeinem Grund Filme zu machen, vermutlich vertraglich. Ja, wird mit Chris Hemsworth halt einfach mehr Filmevertrag unterschrieben worden sein, ja. Ja, richtig, ja. Vor allem nach Avengers nochmal neu ausgehandelt, weil es hieß ja dann, hey, die Figur ist erfolgreich, die Filme sind erfolgreich, ich möchte gern mehr davon. Und ja, und nicht nur Robert Downey Jr. soll viel Geld dran verdienen, ja. Und deswegen haben wir so unglaublich tollen Film bekommen wie Thor 2. Who fucking ra. Ich bin froh, dass es vorbei ist und ich bin vermutlich nicht nochmal sehen möchte. Ja, also du kommst auf noch eine Idee mit einem Podcast zu Thor. Nein. Die Thor-Chroniken. Nein, vergiss es. Ja, als nächstes kommt aber wenigstens dann wieder ein richtig guter. Als nächstes kommt meines Erachtens, kleiner Spoiler schon mal, mit Abstand einer der besten Marvel-Filme überhaupt. Winter Soldier, und ja. Und zwar das nächste Mal reden wir über Captain America 2, The Return of the First Avenger, wie er im Deutschen heißt. Warum auch immer. Ohne Captain America. Er heißt nur The Return of the First Avenger. Oh, stimmt, ja. Er heißt nur The Return of the First Avenger, ja. Bei uns heißt er, und Amerika heißt er halt Captain America 2, Captain America The Winter Soldier. Ja, ohne die 2, glaube ich, ja. Marketing, fuck off. Weil Thor hieß ja auch nicht Thor 2, der ist ja nur Thor The Dark Kingdom. Thor The Dark Kingdom, richtig, ja. Was ja aus irgendeinem Grund alleine stehen sollen, wieso auch immer. Ist wurscht, ist egal. Das wird der nächste sein, mit dem wir reden werden. Darauf freue ich mich schon. Hurra. Ich auch. Yay. Hurra. Ich danke euch, meine Freunde, dass ihr beide hier wart und mit mir über ich mache keinen Joke daraus, über einfach nur den Scheiß Tor zu reden. Ich mache da keinen Joke daraus, vergiss es. Sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.